Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 4, Tag 12. Guten Morgen und noch einmal guten Morgen. Gehen wir weiter zu Vers 8 in Philipper 4. Haltet eure Gedanken beständig auf das gerichtet, was echt und wahrhaftig ist. Oh, das ist eine beängstigende Bibelstelle. Warum ist es eine beängstigende Bibelstelle? Okay, bist du bereit? Dein Leben ist das Ergebnis dessen, was dein Herz geglaubt hat, was damit zu tun hat, was du in deinem Herzen gedacht hast. Okay? Was dir heute passiert, hat also nichts damit zu tun, was der Teufel dir angetan hat oder was Gott dir antun wird. Es hat mit dem Glauben deines eigenen Herzens zu tun. Also denk darüber nach. Ein Herzensglaube beginnt natürlich mit den Gedanken des Herzens. Ich werde dich also etwas lehren, was dein Leben verändern wird, wenn du es verstehst und anwendest. Es ist ganz einfach. Jeder einzelne Gedanke, den du denkst, insbesondere der, den du ständig denkst und bei dem du verweilst, ist ein Samen, den du in dein Herz pflanzt. Das bringt uns zu folgender Erkenntnis. Du schaffst dir also deine eigene Hölle oder deinen eigenen Himmel hier auf Erden. Denke darüber nach. Und die Bibel lehrt so praktisch und so klar, wie man das Leben führen sollte. Schau, halten, das heißt etwas ständig zu tun. Hier steht, haltet eure Gedanken beständig auf das gerichtet, was echt und wahrhaftig ist. Wenn du es also immer wieder tun musst, bedeutet das, dass es eine fortwährende Sache ist. Was passiert also? Jemand ärgert mich, verletzt mich und behandelt mich nicht nett. Also halte ich meine Gedanken auf das fixiert, was der andere mir angetan hat. Indem ich mich darauf konzentriere, erschaffe ich den Glauben des Herzens. Der Herzensglaube ist: Oh, ich bin ein Opfer, niemand liebt mich. Oh, mein Leben wird immer schwierig sein. Jeder wird mich ablehnen. Warum denken wir also ständig an Dinge, die destruktiv sind? Das macht doch gar keinen Sinn. Die Bibel sagt uns also ganz klar, dass wir unsere Gedanken auf die richtigen Dinge richten sollen. Was würde also passieren, wenn du wirklich lernen würdest, dass du für jeden Gedanken, den du denkst, verantwortlich bist? Was würde passieren, wenn du wirklich glauben würdest, dass das, was die Bibel uns hier sagt, getan werden muss? Was wäre, wenn wir wirklich glauben würden, dass es getan werden muss, weil es gut für mich ist und nicht, weil Gott mir ein weiteres Gesetz aufzwingen will? Niemand kann dich zwingen, etwas zu denken. Kein Teufel hat die Kraft dazu und auch sonst niemand auf dieser Welt. Ich habe etwas gelernt. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Gedanken, der in dein Herz kommt, und einem Gedanken, den du freiwillig weiterdenkst. Ja, jeder Mensch hat immer negative Gedanken, das ist Teil des Lebens. Aber ich wähle aus, was ich in meinen Gedanken behalte. Wenn mich also Menschen verletzen, habe ich anfangs negative Gedanken. Warum haben sie das getan? Die Leute sind so gemein. Ich habe doch nichts falsch gemacht. In diesem Moment treffe ich eine ganz einfache Entscheidung. Ich entscheide mich einfach für andere Gedanken und ich wähle Gedanken der Liebe und der Güte. Denk mal darüber nach, wie viele Gedanken wir denken, die weder echt noch wahrhaftig sind, sondern Lügen. Überlege mal, wie viele Gedanken du über andere Menschen geglaubt hast, die gar nicht wahr sind. Jemand erzählt etwas Schlechtes über jemand anderen und du fängst an, das zu glauben. Und was machen wir dann? Wir fangen plötzlich an, die Gedanken zu glauben, die andere Menschen in unser Herz gelegt und gesät haben. Und bevor wir es merken, ernten wir die Ernte, die wir mit Gedanken in unser eigenes Herz gepflanzt haben. Schau, so fährt Paulus fort. Er sagt nicht, denkt gelegentlich, sondern richtet eure Gedanken auf das, was echt und wahrhaftig ist. Es gibt nichts Wahrhaftigeres als das, was du in Christus bist. Es gibt nichts Wahrhaftigeres als die ewige Wahrheit. Die Bibel sagt, dass alles, was du siehst, vergänglich, aber alles, was du nicht siehst, ewig ist. Jesus Christus und sein unglaublicher neuer Bund sind also authentisch und real. Warum richtest du deine Gedanken nicht darauf aus? Dann schreibt Paulus weiter, was ehrbar ist. Überleg mal, wie viele unehrenhafte Gedanken wir uns machen, nur um dann eine schreckliche Ernte zu ernten. Weißt du, mir ist es schon so oft passiert. Wenn ich sehe, dass Menschen etwas Falsches tun, will der natürliche, fleischliche Mensch schlechte Dinge denken. Dann halte ich inne und entscheide mich für Gedanken der Liebe, der Ehre und der Fürsorge. Ich entscheide mich, darüber nachzudenken, dass diese Person eine neue Schöpfung in Christus Jesus ist, und plötzlich verändert sich mein Herz. Hör zu, du musst dich nicht darum kümmern, was andere Menschen dir antun, sondern dich um dein eigenes Herz kümmern. Wenn wir uns so sehr darum kümmern würden, unser eigenes Herz zu verändern, wie wir andere Menschen verändern wollen, wäre unser Leben so viel besser. Denk darüber nach, und dann sehe ich dich morgen.